Alles hat seine Zeit und jegliches Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit, Pflanzen hat seine Zeit und das Ausreißen von Gepflanztem hat seine Zeit, Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit, Niederreißen hat seine Zeit und Aufbauen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit, Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit, Umarmen hat seine Zeit und Fernbleiben vom Umarmen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit, Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit, Zerreißen hat seine Zeit und Nähen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit und Friede hat seine Zeit. Was für Gewinn hat der Handelnde bei dem, womit er sich abmüht? Ich sah das Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit zu plagen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, welches Gott tut, nicht von Anfang bis zu Ende erfassen kann. Ich erkannte, dass es unter ihnen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass irgendeiner isst und trinkt und Gutes genießt bei aller seiner Mühe, ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für immer besteht, dazu ist nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Gott hat es so gemacht, dass man sich vor ihm fürchte. Was da ist, war längst, und was werden soll, ist längst gewesen, und Gott sucht Verdrängtes wieder auf. Und weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Rechts, da war das Unrecht, und an der Stätte der Gerechtigkeit, da war das Unrecht. Ich sprach zu mir selbst, den Frommen und den Gottlosen wird Gott richten, denn er hat für jegliches Vornehmen und für jegliches Tun eine Zeit gesetzt. Ich sprach zu mir selbst, um der Menschenkinder willen geschieht es, damit Gott sie prüfe, und damit sie sehen, dass sie selbst nur Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder und dasjenige des Viehes, dasselbe Geschick haben sie, wie dieses stirbt, so stirbt jener, und einen Odem haben sie alle, und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht. Denn alles ist eitel. Alles geht dahin an einen Ort, alles ist aus dem Staube geworden und alles wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Geist der Menschenkinder aufwärts steigt, der Geist des Viehes aber zur Erde hinabfährt. So sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil, denn wer kann ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm sein wird.